waren ein kleines Stück daheim. In ihren Worten klang Sehnsucht und ein Gefühl in mir. Sagt, heute Nacht geht ein Traum auf die Reise zu dir. Traum von Mykonos, meine Sehnsucht im weiten Meer. Traum vom Glücklichsein und die Hoffnung auf Wiederkehr. Blaues Meer unterm Himmel leuchtet ein goldener Stern. Mein Paradies liegt so nah und doch unendlich fern. Ist es nicht mehr als ein Traum? Ich weiß, er wird nie vergehen. Schon im nächsten Sommer, da gibt es ein Wiedersehen. Traum von mir.